Eine Minute und 50 Sekunden. Gejodel, Odessa Jodel, hieß der Titel von Wiley and the Wild West und die CD, die dazugehörige, heißt Ride in the High Line. Eine kuriose CD 50er Jahre Country-Musik, so instrumentiert halt, als aus der Sicht aller Cowboys die Welt sicherlich noch in Ordnung war. Wir hören noch einen Song von Wiley and the Wild West, der heißt Doggone Cowboy. Und daran anschließt sich ein Song, der ein bisschen länger ist, 20 Minuten und 30 Sekunden nämlich, und der ist geschrieben worden von Neil Young und findet hier seine Interpretation von einer Band mit dem Namen Built to Spill, Curtis the Killer. Ein Song, bei dem, bei dieser Länge vor allen Dingen, alles schief gehen kann, wenn man nur eine einzige falsche Note auf der Gitarre spielen würde. Der Song hätte große Chancen, schief zu gehen. Er tut es nicht. Also an den Cowboy-Song von Wiley and the Wild West, Built to Spill und Curtis the Killer.